die übrigen Gäste, den Besitzer nicht ausgenommen, übersah der Beamte, gleichsam gewohnheitsmäßig und gelangweilt und zugleich mit einer Nuance von hochmütiger Geringschätzung, als Menschen von niedrigerem Stande und geringer Bildung, mit denen er nichts gemein habe. Er war ein Mann von über 50 Jahren, von mittlerem Wuchs und kräftigem Bau, mit ergrautem Haar und einer großen Glatze, mit einem vom Trinken gedunsenen, gelben, ja nahezu grünlichen Gesicht und geschwollenen Augenlidern, so dass die geröteten, doch geistig wachen Äuglein wie durch Schlitzchen blickten. Aber irgendetwas an ihm war doch sehr sonderbar. Sein Blick verriet manchmal gleichsam eine gewisse Ekstase, wohl auch Einsicht und Klugheit. Aber gleichzeitig flackerte es in ihm mitunter auch wie Irrsinn. Er trug einen alten, vollständig abgewetzten, schwarzen Frack mit baumelnden Knöpfen. Nur ein einziger Knopf saß noch einigermaßen fest, und mit diesem hatte er ihn zugeknöpft, da er offenbar die gesellschaftlichen Formen nicht vernachlässigen wollte. Unter der Nankingweste zeigte sich ein ganz zerknülltes, beschmutztes und vertropftes Vorhemd. Das Gesicht war nach Beamtenart rasiert, aber wohl schon vor längerer Zeit, da bläuliche Stoppeln bereits dicht hervorsprossen. Selbst in seinen Bewegungen lag etwas Solides, Beamtenhaftes. Aber er war in ständiger Unruhe. Bald fuhr er sich durch die Haare, bald stemmte er die durchgescheuerten Ellenbogen auf den begossenen und klebrigen Tisch und stützte, wie in schwerem Gram, mit beiden Händen den Kopf. Schließlich fasste er Raskolnikow fest ins Auge und sagte laut und mit fester Stimme: »Darf ich es wagen, mein verehrter Herr, mich mit einem anständigen Gespräch an Sie zu wenden? Denn obgleich Ihr Äußeres keinen bedeutenden Rang verrät, unterscheidet meine Erfahrung in Ihnen doch einen gebildeten und ans Trinken nicht gewöhnten Menschen. Ich habe stets Bildung geachtet, die mit Herz und Gefühl verbunden ist, und außerdem stehe ich im Range eines Titularrates. Marmeladow, so ist mein Name, Titularrat. Darf ich erfahren, ob Sie im Staatsdienst gestanden sind?« »Nein, ich studiere«, antwortete der junge Mann einigermaßen erstaunt, sowohl über den sonderbaren, verschnörkelten Stil der Anrede, wie auch darüber, dass man sich so direkt an ihn wandte.